Die Delegation der Freundschaftsgesellschaft der Weltreformkirche unter Leitung vom Generalvorsitzenden J.D. Pillay besuchte Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Außerdem besichtigten sie das Monument der Zhou-Ideologie, den Palast der Wissenschaft und Technologie, das Delfinarium Rungna und die weiteren.